Deutschlandfunk, der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon Robert Bark. Guten Abend und willkommen. Ein Parforce-Ritt vom Zeitplan her, aber wohl eher ein Spaziergang, was die Treffen und Gespräche mit Amtskollegen und Regierungschefs angeht. So ließe sich wohl am besten die Europareise von US-Präsident George Bush umschreiben, die ihn in den vergangenen Tagen nach Berlin, Moskau, Paris und Rom geführt hat. Wieder einmal wurde das seit den frühen 90er Jahren eigentlich schon in Inflationsgeruch geratene Wörtchen historisch mehrfach bemüht, um die Bedeutung einzelner Reiseetappen mitsamt dort unterzeichneter Abkommen und Urkunden gebührend zu würdigen. Eine gewisse Mattigkeit indes seitens des phasenweise nur mäßig interessierten Publikums auf dem alten Kontinent Europa ließ sich nicht übersehen. Ob so die Regierten, vulgo das Volk bzw. die Völker, ganz einfach auf einen von vielen als abgehoben und als bloße Routine empfundenen politischen Gipfelbetrieb reagiert haben? Europa steht still. Überschreibt Michael Mertes seinen Befund im Rheinischen Merkur, um dann zu erläutern. Ach, Europa, überschrieb Hans Magnus Enzensberger vor 25 Jahren eine Sammlung von Reportagen, in denen er die verwirrende Unübersichtlichkeit des alten Kontinents feierte. Das Buch endet mit dem fiktiven Bericht eines US-Journalisten aus dem Jahre 2006. Er porträtiert ein müdes Europa, in dem das Feuer der Utopie, der Traum von Böhmen am Meer fast erloschen ist. Enzensbergers Vorahnung hat nicht getrogen. In den 1990er Jahren erlebte Europa zwar einen großen Integrationsschub, der es bis zur Einführung des Euro trug, aber mittlerweile bietet die Gemeinschaft wieder den unattraktiven Anblick von Saft und Kraftlosigkeit. Während der amerikanische Präsident Bush mit seinem russischen Kollegen Putin die Grundlinien der neuen Weltordnung absteckt, quält sich in Brüssel der Konvent zur Zukunft Europas durch ein Gestrüpp unausgegorener Reformvorschläge. Als ob sie auf dem falschen Fuß erwischt worden wären, blickten die Westeuropäer spätestens nach dieser Woche auf ein Duo, das sich zunächst nach der Katastrophe vom 11. September in den USA gefunden hatte. Seitdem aber konstant und konsistent Harmonie demonstriert, George Bush und Wladimir Putin einander herzlich zugetan. Ein Bild aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ruft dieses Einvernehmen hervor, eine historische Analogie, wie sie nicht nur jene französischen Beobachter registriert haben mögen, die Merkur-Autor Mertes zitiert. Eine heilige Allianz zwischen Amerikanern und Russen, konstatierte die Tageszeitung Le Monde mit leicht gereiztem Unterton. In der Tat, die glanzvollen Fernsehbilder aus Berlin und Paris sowie vom NATO-Russland-Gipfel in Rom können nicht überdecken, dass die mit Abstand wichtigste Station von Bushs Europareise Moskau war. Im prächtigen St. Andreas-Saal des Kreml und vor der imperialen Kulisse St. Petersburgs demonstrierten Bush und Putin unverkrampft, dass ihresgleichen in einer höheren Liga spielt als all die Chiracs und Blairs, Schröders und Berlusconis, Prodis und Solanas, die sich auf dem Westzipfel der eurasischen Landmasse tummeln. Michael Mertes Rat am Ende seines Aufmachers im Rheinischen Merkur bleibt knapp und lautet lakonisch. Europa ist im 20. Jahrhundert immer erst dann vorangekommen, wenn Integration den Ausweg aus dem Schatten von Krieg, Diktatur und existenzieller Bedrohung wies. Die Europäer sollten nicht eine neue Katastrophe abwarten, bis sie den nächsten großen Sprung nach vorn wagen. Ach, Europa, deine Müdigkeit ist ein Luxus, der dich noch teuer zu stehen kommen könnte. In der Zürcher Weltwoche versucht es Hans-Peter Born psychologisch. George Bush verstehen? Möchte er, fragt dann aber als erstes. Ist Bush von allen guten Geistern verlassen? Keineswegs. Er ist bloß der erste US-Präsident seit langem, der kompromisslos dem Geist der amerikanischen Pioniere nachlebt. Zuerst kommt das eigene, dann der unvertraute Rest der Welt. Denn, so Born weiter, Bush hat bereits zu Beginn seiner Amtszeit klargemacht, Vorrang haben für ihn die physische Sicherheit und das wirtschaftliche Wohlergehen der Vereinigten Staaten. Bushs außenpolitisches Team war der Auffassung, dass Clinton aus falscher Rücksicht auf die Meinung der Verbündeten handfeste nationale Interessen vernachlässigt hatte und dass man schleunigst Gegensteuer geben musste. Daher aber rührt das rumorende Unbehagen vieler Europäer, die seit dem 11. September mitverfolgen, wie Bush dies in konkrete Politik umzusetzen bemüht ist. Für die Europäer ist es nicht leicht, Bushs und Amerikas Glauben an eine kriegerische Lösung des Terrorismusproblems zu verstehen. Zwei auf seinem Boden ausgetragene blutige Weltkriege haben in Europa eine Abneigung gegen jede Form militärischer Auseinandersetzung zurückgelassen. Für die Europäer, die gelernt haben, ihre Differenzen auf dem Verhandlungsweg beizulegen, kann der Krieg nicht mehr die Clausewitzsche Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sein. Sie setzen auf eine Welt, in der gemeinsam vereinbarte Verhaltensregeln allen Schutz bieten. Die Abneigung gegen kriegerische Lösungen rührt auch von Europas militärischer Schwäche her. Themenwechsel. Die Hamburger Zeit stellt in ihrem Feuilleton die Frage: Was ist politisch korrekt? Und meint damit das innenpolitische Thema in dieser zurückliegenden Woche, den, wie ihn Autor Jan Ross tauft, neuen Antisemitismus in Deutschland. Als entsprechende Reiz- und Symbolfigur der öffentlichen Wahrnehmung entpuppte sich dabei der FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann. Er und seit kurzem nun auch der Schriftsteller Martin Walser werden als dessen Wortführer zitiert und stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Für den Zeitautor das logische Ergebnis eines Prozesses. Proteste gegen das, Zitat, Meinungskartell der Gutmenschen, Zitat Ende, führen, so meint er, zur Entfesselung eines schlummernden Wahns. Denn, so Ross, der Erfolg populistischer Bewegungen und ihrer Führergestalten, wie jüngst in den Niederlanden, hat regelmäßig mit dem Aussprechen des scheinbar Unaussprechlichen zu tun, mit der Rebellion gegen echte oder angebliche Meinungskartelle. Der Populist, so möchte er gesehen werden, sagt frei heraus, was eigentlich alle wissen, was zu sagen die meisten aber sich nicht trauen. Das einschlägige polemische Stichwort für ein Klima der Gedankenkontrolle, das bestimmte Fragen wie Immigration oder Europäisierung einer offenen Debatte entzieht, lautet Political Correctness. Nicht zufällig war es auch das Leitmotiv von Jamal Karslis vertrotzter Rückzugserklärung, in der zur zensurhaften Ideologie noch eine mit ihrer Hilfe herrschende Kaste hinzukonstruiert wurde, nämlich die politisch korrekte Klasse, die darüber entscheide, was man in Deutschland wie öffentlich zu formulieren und wozu man zu schweigen hat. So verschwörungstheoretisch hätte es Möllemann kaum und Westerwelle gewiss nicht gesagt. Aber auch sie scheinen ihr stärkstes Argument im Protest gegen eine Art Gesinnungswächtertum zu finden, und zwar in der Bekundung, man lasse sich nicht einfach das Denken und den Mund verbieten. Nicht wenige sind der Ansicht, dass der FDP-Grande Möllemann in Wahlkampfzeiten bewusst und kühl kalkulierend so vorgegangen ist, wie er vorgegangen ist. 18% Wählerstimmen will er für die FDP, und deshalb setzt sich für den Zeitautor Ross das mögliche Kalkül der FDP-Spitze in eine eindeutige Richtung fort. Das Unternehmen Volkspartei, Möllemann, oder Partei für das ganze Volk, Westerwelle, bedeutete immer, die unausgeschöpften Zustimmungsressourcen einer schweigenden, irgendwie auch gedeckelten Mehrheit zu erschließen, also etwa die Polemik gegen den Wohlfahrtsstaat nicht mit der Überzeugungskraft ordnungspolitischer Prinzipien zu bestreiten, sondern mit jedermanns Alltagserfahrungen von Faulenzerei und Unterstützungsbetrug. Diesem Grummeln Ausdruck zu verleihen, gegen das moralische Erpressertum und die Einschüchterungsrhetorik der Gutmenschen vom Sozialkartell, sollte die Marktchance der FDP sein. Es war und ist eine Strategie nach dem Modell des Protests gegen die politische Korrektheit. Und Ross schließt: Ihr Problem besteht in ihrer potenziellen Haltlosigkeit. Setzt man in das Mobilisierungsschema statt Sozialbetrug die Volkssorgeüberfremdung ein, so ist man bei Haider et tutti quanti. Die Logik des Tabubruchs kennt von sich aus keinen Unterschied zwischen befreienden und enthemmenden Entfesselungen. Und wenn sie außer Kontrolle gerät, kann sie bösartigen Hirngespinsten zu Leben und Wirkung verhelfen. Wenn er nicht aufpasst oder nicht aufpassen will, redet der Politiker des offenen Worts dann auch für jene, die sich schon immer im Stillen ihr Teil über die Macht des Weltjudentums gedacht haben. Denn im Bewusstsein schweigender Mehrheiten liegen nicht nur unausgesprochene Wahrheiten, sondern auch schlummernder Wahn. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Robert Bark.